erst dem Entleib, so viel hinein, das Ding zum Fenster raus. Am Fenster steht ein Meischen, es ist die Blonde Ried. Das kleine, feine Häuschen mit Ried, die Blonde Weißen, die Blumen kranzen, die feine Kanzel, die ganze Lanzerkompanie, ja, ja, die ganze Lanzerkompanie. Die Blonde Ried, sie ist mir gut, das weiß ich ganz gewiss. Ich sag dir gleich, sei auf der Hut vor Korporal und Spieß. Auf dir mein Lanzerherze zum Himmel zugewendet. Ich bin ganz ohne Scherze, für dich mein junges Herze. Allein der Rechte, der will dich fechten, der freie Rösele gewinnt. Ja, ja, der freie Rösele gewinnt. Drum wartet an der Fensterbank, da greift nach aus mein Kind. Marschieren wir die Straße entlang, weiß nicht, wo sie mich gibt. Sie bittet, so wir erwähnen.